Erster und der Herr sprach zu Mose, zweiter er befahl den Israeliten, Spenden für ihn zu sammeln. Jeder, der freiwillig geben wollte, sollte eine Gabe für den Herrn bringen. Dritter, die Spenden sollten aus wertvollen Materialien bestehen, wie Gold, Silber und Kupfer. Vierter, auch blauer, roter und karmesinroter Purpurstoff, feine Leinwand und Ziegenhaar waren als Spenden vorgesehen. Fünfter, zusätzlich sollten rot gefärbte Widderfelle, Sekofelle und Akazienholz gesammelt werden. Sechster, für den Leuchter brauchte man Öl, und für das Salböl sowie das wohlriechende Räucherwerk waren Gewürze nötig. Siebter, Schohamsteine und andere Edelsteine sollten für das Schulterkleid und den Brustschild verwendet werden. Achter, die Israeliten sollten ein Heiligtum für den Herrn bauen, damit er mitten unter ihnen wohnen konnte. Neunter, sie sollten alles genau nach dem Plan bauen, den Gott Mose für das Heiligtum und seine Geräte zeigen würde. Zehnter, sie sollten eine Lade aus Akazienholz anfertigen, die etwa 2,5 Elle lang, 1,5 Elle breit und 1,5 Elle hoch war. Elfter, diese Lade sollte Mose innen und außen mit reinem Gold überziehen und einen goldenen Rand ringsherum anbringen. Zwölfter, er sollte auch 4 goldene Ringe gießen und sie an den 4 Ecken der Lade befestigen, jeweils 2 Ringe auf jeder Seite. 13. Danach sollte er Stangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. 14. Diese Stangen sollte er durch die Ringe an den Seiten der Lade stecken, damit man die Lade damit tragen konnte. 15. Die Stangen sollten immer in den Ringen der Lade bleiben und nicht herausgenommen werden. 16. In die Lade sollte er das Gesetz legen, das Gott ihm geben würde. 17. Danach sollte er eine Deckplatte aus reinem Gold anfertigen, die etwa 2,5 Elle lang und 1,5 Elle breit war. 18. Er sollte auch 2 Kerube aus getriebenem Gold machen und sie an den beiden Enden der Deckplatte befestigen. 19. Einen Cherub sollte er an das eine Ende setzen und den anderen an das andere Ende der Deckplatte. 20. Die Kerube sollten ihre Flügel nach oben ausbreiten, sodass sie die Deckplatte bedeckten, und ihre Gesichter sollten einander zugewandt sein und zur Deckplatte schauen. 21. Danach sollte er die Deckplatte auf die Lade legen und das Gesetz, das Gott ihm geben würde, in die Lade legen. 22. Dort, zwischen den beiden Keruben auf der Deckplatte der Lade, würde Gott Mose begegnen und mit ihm sprechen, um ihm Befehle für die Israeliten zu geben. 23. Er sollte auch einen Tisch aus Akazienholz anfertigen, der etwa 2 Ellen lang, 1 Elle breit und 1,5 Elle hoch war. 24. Diesen Tisch sollte er mit reinem Gold überziehen und einen goldenen Rand ringsherum anbringen. 25. Danach sollte er eine handbreite Leiste rings um den Tisch anbringen und auch an dieser Leiste einen goldenen Rand. 26. Er sollte 4 goldene Ringe für den Tisch machen und sie an den 4 Ecken der Tischbeine befestigen. 27. Die Ringe sollten nahe an der Leiste sein, damit man Stangen hindurchstecken und den Tisch tragen konnte. 28. Die Stangen dafür sollte er aus Akazienholz machen und mit Gold überziehen, denn mit ihnen sollte der Tisch getragen werden. 29. Er sollte auch alle Gefäße für den Tisch aus reinem Gold anfertigen, Schüsseln, Schalen, Kannen und Becher, die für die Trankopfer verwendet wurden. 30. Auf diesen Tisch sollte er immer die Schaubrote vor Gott legen. 31. Weiter sollte er einen Leuchter aus reinem, getriebenem Gold anfertigen. Der Leuchter, sein Fuß und sein Schaft sollten mit Blumenkelchen, Knollen und Blüten verziert sein. 32. Von den Seiten des Leuchters sollten 6 Arme ausgehen, jeweils 3 auf jeder Seite. 33. Jeder dieser 6 Arme sollte 3 mandelblütenförmige Kelche mit Knollen und Blüten haben. 34. Am Hauptschaft des Leuchters sollten 4 mandelblütenförmige Kelche mit Knollen und Blüten sein. 35. Ein Knollen sollte jeweils unter jedem der 3 Armpaare sein, die vom Leuchter ausgingen. 36. Alle Knollen und Arme sollten aus einem Stück mit dem Leuchter sein, alles aus reinem, getriebenem Gold. 37. Er sollte auch 7 Lampen für den Leuchter anfertigen und sie darauf setzen, damit sie den Bereich davor beleuchteten. 38. Die Dochtscheren und Schalen, die zum Leuchter gehörten, sollten aus reinem Gold sein. 39. Für den Leuchter und alle seine Geräte sollte man 1 Talent reines Gold verwenden. 40. Mose sollte darauf achten, dass er alles genau nach dem Modell anfertigte, das ihm auf dem Berg gezeigt worden war.